1 Live. 4. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4. 3 Stunden Musik querbeet, möchte ich fast sagen. Verschiedene Styles, die wir heute berühren werden. Sehr viel Bassmusik ist natürlich wieder dabei. Und ein Track, der es mir in der letzten Woche schon dermaßen angetan hat, nicht zuletzt aufgrund des kieksenden Gesangs, dass ich das Portland Oregon Duo Yacht heute hier erneut bringen möchte mit Psychic City Yacht. Damit geht's heute los. I told you your dreams. 1-3-4, ich sag gleich, was wir hier gerade in einer Linie hören. Ein ausgesprochen gutes, abwechslungsreiches Album hier, The Very Best. Dahinter steckt der schon vor Jahren nach London eingewanderte Afrikaner Esau Mwamwaya, der sich hier mit dem Londoner Produktionsduo Radio Clit einlässt. Aber auch prominente Gäste auf dem Album, hat allen voran M.I.A. Aber dass ich den Track, an dem sie beteiligt ist, zum Beispiel hier noch gar nicht gespielt habe, mag ein Zeichen dafür sein, dass man da nicht immer nur nach Prominenz schauen muss. Das ist durchweg wirklich richtig gut. The Very Best. Davor haben wir die Band Picture Plan gehört, die so einen Art wavigen Disco spielt mit vielen Moog-Bässen, sehr noisig, sehr geheimnisvoll teilweise. Picture Plan gefällt mir ausgesprochen gut. Ich lerne diese Band mit Dark Rift, dem Album, aus dem ich eben Musik gespielt habe, jetzt kennen und verweise einfach hier mal in aller Kürze auf den 17. Oktober. Dann nämlich dürfte eins der vielleicht sogar interessantesten Modern Noise Dance Rockkonzerte über die Bühne des Gebäude 9 gehen. Die amerikanische Gruppe Health, dann zusammen mit Picture Plan eben gehört, und den Fuck Buttons auf Tour. Das hier ist Grey Matter zusammen mit der Sängerin Heidi Vogel im TRG Remix I Believe in Something. Now's the time for you to shine. Now's the time for you to open more. Now's the time for you to shine. Now's the time for you to open more. Now's the time for you to shine. Now's the time for you to open more. Now's the time for you to shine. Now's the time for you to open more. We'll be right back. Thank you. 1 Live 4, wenige Sekunden vor Ende dieses Tracks schauen wir ganz kurz mal auf die Straßen am späten Sonntagabend. Einiges ist doch noch los. Innerhalb kürzester Zeit ist das Label Meanwhile zu einem meiner wirklich liebsten Labels aufgestiegen, mit Tracks, die sich allesamt so im Spannungsfeld zwischen Dub, Techno und atmosphärischen Hintergrundsounds bewegen, wobei das Atmosphärische hier bei Beauville, dem wir zuletzt gehört haben, nicht ganz so extrem geraten ist wie bei rauschenden Beispielen anderer Natur, die in der jüngeren Vergangenheit ebenfalls auf Meanwhile erschienen sind. Beauville mit seiner Transfeser-EP sind 4 oder 5 Tracks drauf. Ich habe den Titeltrack gespielt. Davor René Breitbart ins Spiel gebracht. Von ihm gibt es eine wirklich sehr hübsche neue EP, die heißt Atmo Tracks. Und daraus habe ich den Titel Loop gespielt. Es geht hier weiter mit einem deutschen Produzenten meines Wissens. Haito heißt er. Fiat Lux ist das neue Album. Sehr abwechslungsreich. Discoid hier mal mutig verspielt da und auch mit sehr straighten Titeln, wie zum Beispiel diesem Free Dub hier. We'll be right back. Wir sind hier bei 1 Live 4. Ich mag es wirklich bizarr in diesen Wochen und wenn ich mir anschaue, was ich hier gespielt habe. Teufel, es war bizarr. Wir hörten zunächst Haito, das hatte ich gesagt, mit dem Free Dub. Und ich muss ehrlich gestehen, wenn ich solche Vorlagen bekomme, solche Tracks, in denen treibende, zumindest vom Anschein her, alte Hammond-Sounds, so alte B3-Orgeln. Ich musste die Dinger früher, als ich noch in einer Band gespielt habe, ich übertreibe nicht, quer durch die Republik schleppen, so eine Hammond B3, ich kann euch sagen. Die bringt ein paar hundert Kilo auf die Waage. Auf jeden Fall glaube ich da, diese Sounds bei Haito ausgemacht zu haben und bin dann prompt rübergegangen zu einer alten Aufnahme der Band Colosseum, die ihren Live-Titel Lost Angeles im Jahr 1971 aufgenommen hat. Jetzt muss ich direkt nach dem Namen des Organisten schauen, den will ich euch nicht vorenthalten, der hier ins Spiel kam. Das war Dave Greenslade, genau. Der Saxophonist von Colosseum werde ich nie vergessen. Viele, viele, viele Jahre später, ich war damals ja zu Colosseum-Zeiten noch Teenager, als erwachsener Mann war ich im Süden Englands und musste in tiefer Nacht eine Taxifahrt machen, da ganz unten. Und der Taxifahrer war Dick Hexel-Smith, der ehemalige Saxophonist von Colosseum. Ich habe während der gesamten Taxifahrt kaum ein Wort herausbekommen, nachdem klar war, dass er es war. Nach Colosseum, deren Orgel-Intro von Lost Angeles, der Track dauert insgesamt 17 Minuten, nachdem ich das so abgewürcht habe, ihr nehmt mir das hoffentlich nicht übel, habe ich die bösen Wissenschaften ins Spiel gebracht. Bad Science von Rusty. Und dann, gerade verklungen, ist ein Titel, es gibt ja diese schöne Geschichte über Jesus, der Wasser zu Wein macht. Und das, was der amerikanische Koreaner, glaube ich, No Say Thing, aus dem Original der japanischen Doom Psychedelic Metal Band gemacht hat, nämlich den Remix, den wir gerade gehört haben, das grenzt schon daran, Wasser in Wein verwandeln zu können. Wir haben entsprechend gehört, die japanische Band Boris mit Bass In. Diese Band ist hergegangen und hat diesen Bass In-Titel zum Remixen freigegeben und herausgekommen ist eine wirklich extrem bizarre Kombination. Da gibt's einen discoiden Gewaltmarsch von Optimo als Remix. Ich habe mich erstmal hier für die kürzere Geschichte von No Say Thing, hoffentlich richtig ausgesprochen, entschieden. Ein ganz interessanter Mann, der übrigens auch die Gruppe Health schon remixt hat, der auf dem neuen Marianne Hobbs Sampler vertreten ist, Wild Angels, den ich jetzt auch in den letzten Wochen häufig gespielt habe. Hier er mal als Remixer der japanischen Band Boris. Okay, so viel zu den Tracks, die wir in den letzten Minuten gehört haben. Es gibt ein neues Album von Logistics, Crash Bang Wallop. We'll be right back. 1Live 4, zwei Tracks in einer Linie aus dem Logistics-Album Crash Bang Wallop, die vielleicht verraten, dass der gute Mann aus Cambridge einmal mehr hier durchaus dramaturgisches Geschick hat. Mal so ein bisschen runtergehen in eine fast schon Dubstep-artige Senke, dann wieder anziehen mit Liquid Soul, Drum and Bass, sich später verbeugen vor alter Jungle-Musik. Das ist wirklich ein ganz, ganz hübsches Album. Crash Bang Wallop, Logistics, der Bruder von Newtone aus der Cambridge Drum and Bass Szene. Ein paar Takte noch von Onra, dann die Infos, dann geht's hier weiter. Okay, ich möchte hier sofort weitermachen mit Silky und Purple Love. ein für meine Ohren völlig neuer, tiefgründiger Spirit seit geraumer Zeit in der elektronischen Clubmusik der Niederlande. Ausgelöst durch insbesondere zwei Leute, Martin Dijkers und 2562. Letzterer habe ich den bürgerlichen Namen nicht, aber in Kürze erscheint sein neues Album Unbalance. Erlaube mir hier schon mal einen Titel daraus zu spielen, 2562 mit Flashback. Im Übrigen habe ich letztens einen echten Dreher gehabt zwischen 2562 und Martin Dijkers, als ich diesen Track hier nämlich Dijkers zuordnete, der in Wahrheit von 2562 stammt. Der operiert nämlich unter A Made Up Sound auch noch mit anderer Musik, die wahlweise technoid sein kann oder aber auf Albumlänge. Auch dieses Album habe ich hier schon mal gespielt, mit schweren Hip-Hop-Beats daherkommt. Also das ist ein relativ breites Spektrum von 2562. Hip-Hop-Beats, die so ein bisschen sogar an den Japaner DJ Crush erinnern können in ihrer schwermütigen Art. Made Up Sound hier mit dem Titel Wire, den habe ich letztens gespielt. Also wie gesagt, dahinter steckt 2562. So viele Namen verdreht genannt in einer Minute, jetzt ist das Chaos wahrscheinlich noch viel, viel größer. Ganz kurz zwischendurch, 1Live4, Ladies and Gentlemen, wir haben den eben vermutlich besten Grime-Produzenten around gehört. Sein Name ist Terror Danger. Er kommt aus Großbritannien, veröffentlicht in wenigen Tagen sein Album Gremlins, auf dem die von ihm produzierten Instrumentals der Jahre 2003 bis 2009 enthalten sind. Ich finde das ganz fantastisch, habe da einen Titel mal gespielt, Hyperphonics, und gerade verklungen ist Hudson Mohawk aus seinem Album Butter. Der Titel Fuse könnte für mich am Ende des Jahres so etwas wie die Miniaturhymne schlechthin werden. Hier im Hintergrund eine ganz interessante Geschichte, wie ich finde. Als ich erstmals die Kölner Band mithörte, war ich mit und weg gewissermaßen. Einen so drastischen, hochemotionalen, gebündelten Elektropunk aus Deutschland hatte ich selten gehört. Jetzt kommt der Titel Rauch von mit in die Remixmühle und Luke Abbott spinnt ein sehr tranziges Netz um diesen Track, der gleichwohl, wir werden das gleich hören, auch mit sehr emotional schreienden Vocals daherkommt. Diesen Kontrast finde ich ausgezeichnet gemacht mit hier mit dem Titel Rauch im Luke Abbott Remix. We'll be right back. 1 Live. 4. Die ehemalige Messi-Star-Sängerin Hope Sandoval veröffentlicht jetzt ihr neues Album zusammen mit ihrer Band The Warm Invention. Through the Devil Softly heißt es, und Anfang des nächsten Jahres wird man Hope Sandoval neben anderen prominenten Sängerinnen und Sängern, Guy Garvey zum Beispiel von der britischen Gruppe Elbow, dann auch auf dem neuen Massive Attack Album hören können. Hier ist Hope Sandoval. Down in the backyard, there is no mirror. first thing that I noticed was the intensification of the colours in the environment, which is another way of saying, I think, the increased acuteness of perceptual data. intensification of the colors in the environment, which is another way of saying, I think, the increased acuteness of perceptual data. Live 4. So, Mikrofon mal ein bisschen höher ziehen. Ich habe wieder einige Sachen in einer Linie gespielt, Hope Sandoval. Danach kam eine Produzentin aus Moskau, Marina Feib. Der Titel, den ich gespielt habe, heißt Ticking Clocks. Mag den einen oder anderen unter euch vielleicht erinnert haben an das Knistern des britischen Produzenten Burial. Vielleicht wehte hier und da auch mal so ein Schleier Marke Ennio Morricone durch den Track Russische Schwermut, sei es drum. Beide Titel auch die Rückseite ihrer aktuellen 12er, von der ich eben dieses Ticking Clocks gespielt habe, haben für mich eine wirklich sehr intensive, ausgezeichnete Stimmung. Marina Feib aus Moskau. Und gerade verklungen einer der besten True Dubstep-Tracks, die ich in der letzten Zeit gehört habe, auf dem ruhmreichen legendären Tempa-Label erschienen, Data mit dem Titel Doors of Perception featuring Cell. Aus München kommt ein interessantes Bassline, Beilefunk, Bass, Trio, das hört auf den Namen Schlachthof Bronx. Und wo jetzt gerade das Oktoberfest, wie sagt man so schön, anzwapft ist, kann man die Musik der Schlachthof Bronx aus dem gleichnamigen Album auch so ein bisschen als Wiesen Alternative bezeichnen. Gleichwohl haben die drei sich, die auch als DJs eminent und intensiv unterwegs sind, schon jede Menge Props geholt, bis hin zu Diplo, Count & Sinden und vielen, vielen anderen mehr, die zwar bei den Texten Übersetzungsschwierigkeiten haben, die aber sagen, das ist fantastische Musik und die habe ich in meinem Set drin. Schlachthof Bronx hier mit einem Titel aus dem Album, nämlich Farafina. wie Daddy Rille. Aus. Wir sind die D6 REIMs. Nicht zum Scherz hier, sondern für Rap. Das mobile Zeilenabsatzkommando. Schlagen unser Lager auf über dein Studio. Oh, das große Treffen des Reimkomitees. Dein Album schon gesaugt und ausgespäht. Die oberen Räte hängen über deinen Zeilen. Die Kritikermeinung der Musikpolizei. Ich mach noch ne Wanze in deine Mikrofonkapsel. Hab alles im Kasten, auch den Verhaspler. Du hast keine Angst, na dann check mal dich, Alter. Und jetzt wein, weil du schlecht gereimt hast. Schreib meine Songs in Extremsituationen und unter höchster Geheimhaltungsstufe. Ob im Kellerstudio oder Dachboden, ich kann warten, ob mit Schlaf oder ohne. Stasi-Rapper, die Reime der anderen im Gewahrsam des Dirty Six-Kaders. Besuchen dich im Hochsicherheitstakt, in deine Reimkodierung eingehackt. Berlin ist im Maulwurf aus. Das Schwerin ist im Maulwurf aus. Jund auf ihn ist im Maulwurf aus. Hamburg, München, Köln, Maulwurf aus. Wir kommen gekleidet in drei Todesstreifen. Bring dein Pizza Max zum Entgleisen. Und komm auf weitere ohne eine Diss-Reim. Arme, kranke Rapper beim Hungerstreik. Wie eine orale Artistengruppe. Und mein Hund, aber sie will nur schnuppern. Apropos Sprachrohr, ich hab auch noch Hunger. Hol mal die Tapas aus der Tupper. Hast du wohl gedacht, dass das keiner mitkriegt, wenn das Reimlexikon neben deinem Bett liegt? Hast eine Kamera hinterm Spiegel, die niemals wegsieht. Oh, da sind doch schon die Herren von der Reimballistik. Zellenschrauber, weiße Schürze an. Komm herein, denn jetzt bist du dran. Deine Idee, unser Kapital. Das Super-Elite-Digger-Tribunal. Stasi-Rapper, die Reime der anderen. Des Dirty Six Kaders. Besuchen dich im Hochsicherheitstakt. Und ich verlange nicht, dass sie reden. Ich verlange, dass sie rappen. Reim, Till. Die Weltherrschaft. Burger King ist im Maulwurf aus. Peking ist im Maulwurf aus. Putin ist im Maulwurf aus. Aldi, Lidl, Kim Jong-il. Maulwurf aus. Oh ja, die Aktion GEMA-Werkspionage, X-internationale Maulwurf-Entourage. Wenn die Privilegierten ihre Konferenz abhalten, Herr Offizier, ich brauche eine Leitung nach Malta. Hallo. Hallo? Ja, hallo. Mein Name ist Erich von Nacktscanner. Mann, ich depressiver Gangbegänger. Ich bin arg forcierender Rapperbedränger. Gnädenlös fällt an der Lügendetektor. Gute Reim ist eine Tugend, Till. Eine Tugend. Da können sie lange googeln. Stasi-Rapper, die Reime der anderen. Im Gewahrsam des Dirty Six-Kaders. Besuchen dich im Hochsicherheitstakt. In deine Xbox eingehackt. Vorläufig mein letzter Rapport aus meiner Abhörkabine. Die Schacher, die Strippenzieher, Dirty Six an den Hebeln. Die Illuminati-Seilschaften, deren wir uns bedienen. Und du so deiner Freundin immer noch an der Diddelmaus am Spielen. Wie tief vergrabene, wartende, nagende Marder. Wir machen uns gefräßig an deinen Reimkrustenbraten. An alle Analphabeten oder auch Misskunnologisti. Ich komm Rap trotz Kinski, aber trotzdem Sophisti. Weil ich immer noch mehr Löcher in deinen Acker reißen will. Und dann Till in dein Idyll. Und der Nachbar über dir. Mein Bock ist im Maulwurf aus. Und Aki Schulz ist im Maulwurf aus. Ja, für die Six ist im Maulwurf aus. Ja, und auch du. Lass dein Maulwurf raus. Das ist Quatsch. Till. Like Truth-or-Dare, wars spelled backwards, I declare. Round as a cigarette, I'm no square. Wear paper denim, but they not gon' tear. Feels like spring when you blow hot air. Hand in paws with a mile on set. Is that your chair? If not, do you mind if I sit over there? Take a load off, chill on the norm. Burns block and peace warm. 6 minutes, vortex your oar. All day and day. Feverish like marmalade. Still fresh to death, what can I say? The kids got game, but we don't play. Do you wanna dance with me? So I gotta be. so king with it, I should wear a crown. And a cape like James Brown. Party like lip sync and fuck the town. In sweat pool, I wanna drown. Miss lifeguard, I don't need no rap. Leader with a pack, that's my demeanor. I'm a Martin shit like damn, Gina. Why you wanna do the kid like that? How you get no jeans with an ass so fat? That's the questions I like to know. If you like that too, then we can go. Backstage after the show. You blushing, I never seen cheeks glow. You never seen a sheet wearing woods clothes. Vortex, YV like Rico. 2, 1, 10 to 5. Freshest kids we keep alive. Talk that talk, but we got that stride. Electric, feel me, the girl is on side. Yeah, into my dreams and into my ride. Stormy night, I'm in quiet ride. Look for the truth and you're right beside it. Made the right move with your mind side. Es gibt eine tabubrechende Textlinie innerhalb der deutschen Rapmusik von der längst verblichenen Münchner Feinkostparanoia, wonach jemand es, ich zitiere, Faustfick hinter den Ohren hat. Das könnte man eventuell attestieren der Kreuzberger X-Berg Dirty Six Crew, die ich eben gespielt habe, mit dem Titeltrack ihres neuen Albums Die Reime der Anderen. Gerade verklungen ist Debrue aus Paris mit Soul's Sweat. Und ein paar Takte noch bis zu den Infos von dem Bristol-Rapper Streets mit Move Dad. Bis gleich. Yeah. Yo, I'm filled with sick feelings, too many to share. I keep a tool by my side, pray for any who dare. I might fall through your ends and won't penny your stairs. Cause I know when you sleep, blood, I'm in your mares. The family's here, you can see it, the damage is clear. How you staying like Africa and famine for years, a famine for years. They rape me, they stand and they cheer. We stand on these stairs, hand to hand, with these rams we endear. To stay the fuck off them landings and tears. Talking banda appear, no one's snitching, trust my fam and my peers. You stay telling tales on niggas, I'm not trying to be one of them. My niggas reminded for years, I got the makings of a star. Soon beyond that award show, we all glow. A bag of mine taking up like four rows with pure flow. But it's hard to dress it down when the price of my jeans exceeds your whole wardrobe. Touch your boy, who's your boss? He's losing money. Right now the price is up, he's moving nothing. 0722, I'm trying to move 100. Hunts is a 2-5, like booming something. If you ain't trust your old man's crew, you're trusting. I hold it down for my firm like it's my duty cousin. And the whole regiment's down to prove they run it. I know some five-star generals to prove they bloody. All the talking is useless, stunning. Niggas know if it's you that's done it. Death's a bitch, you wanna know who you fucking. Yeah, you could have a all fam, just do your hustle. You see that and cock that, do your juggle. Do you keep that or drop that? Ripping on your brother, do you squeeze that and cuff that? Me, I'm trying to get rich in this bitch. You're telling stories, your words ain't fit in the script. And I heard you got birds, you ain't letting off shit though. Write a verse, be on the curb, but just sleep and shit. No, I'm trying to get a bit of dough. Give me that. Camello ghetto, you in every ever ghetto ends. But with the broke watch, men depends. Cause tags won't pretend for them to recommend my tune. I bust and then my groove. 1 Live Infos. Mit Jörg Jassen um 0 Uhr. FDP und Grüne machen Koalitionsaussage. Leverkusen spielt unentschieden und das Wetter wird erstmal grau. FDP und Grüne haben eine Woche vor der Bundestagswahl ihre Ziele nochmal klar formuliert. Die Grünen wollen kein sogenanntes Jamaika-Bündnis mit CDU und FDP. Für die Zeit nach der Wahl haben sie bei ihrem kleinen Parteitag in Berlin ein Sofortprogramm verabschiedet. Darin fordern sie unter anderem ein Klimaschutzgesetz und einen Mindestlohn von 7,50 Euro. Die FDP hat sich bei ihrem Sonderparteitag in Potsdam klar zur Union bekannt. In einer schwarz-gelben Regierung nach der Bundestagswahl wollen die Liberalen eine Steuerreform durchsetzen, die die Bürger entlastet. An der Präsidentschaftswahl in Afghanistan hat US-Präsident Obama erstmals Zweifel geäußert. In einem Fernsehinterview sagte er, die Wahl sei nicht so verlaufen, wie er es sich erhofft habe. Nach Meinung Obamas gibt es Hinweise auf Wahlbetrug, die auf den ersten Blick schwerwiegend erscheinen. In Afghanistan war Präsident Karzai zum Sieger erklärt worden. Demnach holte er mehr als die Hälfte der Stimmen. Die unabhängige internationale Wahlkommission, die das Ergebnis bestätigen muss, ordnete allerdings an, dass 10% der Wahllokale nochmal ausgezählt werden. In Porta Westfalica in Ostwestfalen ist am Nachmittag ein Sportflugzeug abgestürzt. Der Pilot und drei Passagiere wurden verletzt. Die Maschine war zu einem Rundflug gestartet. Aus Porta Westfalica berichtet Steffen Ellerhoff. Unmittelbar nach dem Start verlor die viersitzige Maschine plötzlich an Höhe. Sie berührte einen Baum, wobei Teile einer Tragfläche abrissen. Anschließend stürzte das Flugzeug in einen Teich. Sofort herbeigeeilte Ersthelfer konnten Pilot und Passagiere aus der Kabine retten, bevor das Flugzeug versank. Zwei der Insassen wurden so schwer verletzt, dass sie zunächst im Krankenhaus bleiben mussten. An dem Flugzeug entstand Totalschaden. In der Fußball-Bundesliga hat Leverkusen den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Im Heimspiel gegen Bremen gab es ein 0:0. Bayer-Stürmer Stefan Kießling war trotz des Unentschiedens nicht enttäuscht. Ich glaube, wir können trotzdem mit dem 0:0 zufrieden sein, weil wir müssen auch mal solche Spiele nach Hause fahren bzw. auch mal einen Punkt mitnehmen. Und das haben wir gemacht. Wir sind hoch ungeschlagen und das zählt. Aufsteiger Freiburg hat in Berlin 4:0 gewonnen. Die Berliner sind jetzt Letzter. Dem HSV reichte am Nachmittag ein 1:1 in Frankfurt, um Spitzenreiter zu bleiben. Der VfL Bochum hat auf den schlechten Saisonstart reagiert. Coach Marcel Koller muss gehen. Es ist die dritte Trainerentlassung in dieser Saison. 1 live. Sektorwetter. Regen gibt's nicht in der Nacht, dafür kann's neblig werden. Die Temperaturen liegen bei 10 bis 15 Grad. Die neue Woche startet tagsüber erstmal grau. Spätestens am Nachmittag setzt sich die Sonne aber fast überall durch. Die Höchstwerte dazu in Gütersloh 18 Grad, in Mahl 19 und Köln schafft 20 Grad. Der Dienstag wird ganz schön, Sonne, ein paar Wolken und trocken, das bei rund 22 Grad. Stauschau. Gibt keine Staus mehr. Live. 4. Okay, der erste Track, den ich hier jetzt nach Mitternacht spiele, heißt Over Here, kommt im Brandon Möller Remix. Ich mag diesen Brandon Möller ausgesprochen gut. Ich habe noch einen weiteren Track von ihm, wo er ebenfalls wie hier als Remixer tätig ist, denn im Original ist der Titel, den wir jetzt hören werden, aus der Geister-Dubstep-Disco-Schmiede von Appleblim und Perverlist. Over Here im Brandon Möller Remix, von dem wir hoffentlich im Laufe der Stunde dann noch weiteres hören werden. I'm not afraid to We'll be right back.

1Live4, ich hatte eben, als ich ankündigte, wir würden Brendan Möller im Laufe dieser Stunde noch hören, dann anschließend doch Sorge, dass mir seine Arbeit am Ende so um 0.58 Uhr hier noch in die Hände fällt und wir am Ende nur 2 Minuten etwas davon haben. Deshalb schon hier. Er erneut als Remixer, diesmal des Schottenduos Silicon Soul. Es gibt eine neue EP von Silicon Soul, Language of the Soul EP. Daraus habe ich gerade... muss gerade schauen. Daraus habe ich gerade den Beitrag von Brendan Möller bzw. seinen Remix gespielt. Hier im Hintergrund, das ist Marquis mit Weekend You. Sehr repetitiv, perkussiv, aber wirkungsvoll, wie ich finde. Markus Brambach ist der Mann hinter Marquis. Try to satisfy them with get you down. No, babe, yeah. It's only a temporary thing, but we're all living here. Yeah. Don't know why we never tried to get high. So high, babe, that you never come down and realize you're here. Just remember the sky is ours, yeah. The sky is ours. Learn to fly, remember the sky is ours. The sky is ours. In your life, in your dreams come true, baby. Oh yeah. Look in the mirror and realize who you are. You hold the flame of the funk, and that's real. You know it's fun. Your dreams, don't let anyone take them from your way, yeah. Got to keep rolling, do what you got to do. The sky is ours, yeah. Oh. Take it away. Stay high, fly away. The sky is ours. Don't let no one take your dreams away. The sky is ours. We'll be right back. 1Live4, Dam Funk ist ein Soul-Electro-Funk-Freak aus Los Angeles, über den ich vielleicht gleich noch ein, zwei Sätze sage. Ich möchte aber im Moment noch ein bisschen fortfahren. There's a suit on my frame, like a shadow of birds, stitched all together by a murmur of words that hang like a moon in the thread of the air. Speak with the sound of my every prayer. There's a light at the end of the evenings that bring a fire that only such hour can sing. It slips off the dawn into trees going bare that lean into here your every prayer. The past is a dark, foreign country that calls, that you whisper regret into the cracks of its walls, that rise as the border of love and despair, and fall when they've heard our every prayer. An old woman stands up in a boat with a fan and signals the shore with a wave of her hand to a town disappear. A boy unaware that he waits into reach with her every prayer. Now there's a cut on my cheek that I can't leave alone. I reach it to find just how close to the bone does my skin and my blood allow me to dare to live in the word of my every prayer. sind ja bei 1Live4, jetzt mache ich aber doch mal einen kurzen Break. Vor etwas mehr als 4 Wochen ist das neue Album des Amerikaners Joe Henry erschienen, auf das ich, wie ich gestehen muss, erst circa 2 Wochen später aufmerksam wurde. Dann habe ich es in aller Aufmerksamkeit auch gehört und bin wie bei den Vorgängern schon einmal mehr tief beeindruckt. Dieser Joe Henry ist, wenn man das vielleicht so sagen kann, in Musikerkreisen durchaus bekannt, ein Musicians Musician. Einem größeren Publikum mag er vielleicht in erster Linie durch die kuriose Tatsache bekannt sein, dass er der Schwager von Madonna ist, mit einer Schwester von Madonna also verheiratet. Und wer das Kleingedruckte in den letzten Alben von Madonna regelmäßig gelesen hat, wird wissen, dass Joe Henry auf allen ihren Alben, denen von Madonna, auch immer mindestens einen Song mitgeschrieben hat. Irgendetwas an ihm muss also auch sie wohl schätzen, obwohl seine musikalischen Ventile oft anderer Natur sind oder weitgehend anderer Natur, als das bei Madonna der Fall ist. Es gibt rustikalen Feedback-Rock seit jeher auf den Platten von Joe Henry. Es gibt fast lupenreinen Country, aber auch immer das Bedürfnis, sich mit Leuten einzulassen, die vermeintlich sich in ganz anderen Genres bewegen, wie zum Beispiel er das in der Vergangenheit mit dem großen Jazz-Saxophonisten Ornette Coleman getan hat oder mit dem Briten Elvis Costello. Auf seinem neuen Album Blood from Stars, aus dem ich jetzt direkt mal 2 Titel gespielt habe, greift Joe Henry auf seinen inzwischen 17 Jahre alten Sohn zurück. Der hört auf den Namen Levin oder Levin vielleicht auch ausgesprochen, ist Saxophonist, hat mittlerweile 2 Preise auf dem Monterey Jazz Festival in der Kategorie Next Generation, also nächste Generation, gewonnen. Und Joe Henry sagt über seinen Sohn, dass er beim letzten Album noch nicht so ganz reif gewesen sei, dort mitzuspielen. Dass es jetzt aber an der Zeit gewesen sei und wie das klingt, großartig wie ich finde, davon konnten wir uns eben auch kurz überzeugen. Joe Henry, neues Album Blood from Stars. Davor habe ich Coolie G gespielt mit dem Love Dub. Davor diesen Mann aus Los Angeles, Dame Funk, dessen Album auf mich wirklich so freakhaft und ausgeflippt klingt. Manchmal habe ich so das Gefühl, da wäre ein Prince in der Indie-Lo-Fi-Schiene tätig. Ganz fantastisch, was er da macht in teilweise 7-8 Minuten langen Elaboraten. Ist das so ein Elektro-Boogie-Funk, dem Dame-Funk nachsteigt auf seinem Album To Each His Own. Erschienen übrigens auf dem großartigen Label Stone's Throw. Davor habe ich gespielt die Kopenhagener Band, soweit will ich doch zurückgehen, die Kopenhagener Band Turbo Weekend. Der Titel klang fast wie ein Klassiker von Prefab Sprout oder wahlweise auch ABC, stammt aber wie gesagt von dieser dänischen Band und ist von 2000F und Jay Kamata remixed worden. So ein bisschen Richtung R&B Dubstep, wenn man so will. Something or Nothing ist der Titel der dänischen Band Turbo Weekend, den ich da eben im Remix gespielt habe. Musik von der Seattle-Band Down Pilot, die jetzt ihr neues Album veröffentlicht, They Kind of Shine. ghost will dance on the sand. She is spinning and taking my hand, and leads me into the sea. Pilot, The Kind of Shine. Ich habe diese Band schon öfter gespielt aus verschiedenen Alben. Freue mich, dass die noch existieren, denn ich glaube, zumindest hier in Europa so allzu groß gepunktet haben Down Pilot bisher nie. Aber ich mag so irgendwie die getragene, leicht melancholische Atmosphäre ihrer Songs, die auch schon mal so ins sehr puristisch-folkige gehen können. They Kind of Shine, das neue Album. Verabschieden möchte ich mich mit einem regelrechten Blues-Track von einer Band, die ich zuletzt schon gespielt habe. Ganz interessant, Megafaun, die in der Vergangenheit teilweise, was die dreiköpfige Formation betrifft, teilweise mit Bon Iver zusammen gespielt haben. Jetzt als Trio Megafaun, Gather, Form and Fly, ein Album zwischen völlig verrückter Elektronik, zwischen Banjo-Geklimper und durchaus auch derbem Blues, mit dem ich hier schließen möchte. Bedanke mich bei dir und euch für deine, eure Aufmerksamkeit. Alles Liebe, alles Gute für die anstehende Woche. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns gegebenenfalls am nächsten Sonntag wiederhören könnten. Mein Name ist Klaus Vier. Ciao. Es ist 1 Uhr.